Und gedenke des Tages, da wir in jeder Gemeinschaft einen Zeugen über sie aus ihren eigenen Reihen erwecken. Dich bringen wir als Zeugen über diese da herbei. Und wir haben dir das Buch offenbart, als klare Darlegung von allem und als Rechtleitung, Barmherzigkeit und frohe Botschaft für die Allah-Ergebenen.